Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und was jetzt? Das fragen wir uns seit geraumer Zeit mit Blick auf Großbritannien und die EU, mit Blick auf den Brexit. Heute ist Dienstag und am Freitag könnte es passieren. Das ist dann der Stichtag, 12. April. Dann könnte Großbritannien mit einem harten Brexit aus der EU aussteigen. Hier zu Gast in dieser Stunde der Journalist Georg Dietz. Tja, ich weiß nicht, es soll nicht passieren. Theresa May ist jetzt in Berlin bei der Kanzlerin. Nachher wird sie weiterreisen nach Paris zu Emmanuel Macron. Wir hören aber kurz mal Angela Merkel, denn die sagt ja, sie will wirklich bis zuletzt verhandeln, um diesen harten Brexit abzuwenden. Es muss uns gelingen und ich vertraue auf das, was wir in Deutschland oft sagen. Ich habe gehört, es gibt es auch als Sprichwort hier, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Würden Sie das auch so sehen? Ist es noch möglich, so einen Weg zu finden, den harten Brexit abzuwenden? Ich glaube, es ist einfach schon auch abgesehen davon schon wahnsinnig viel zerstört worden in der ganzen Brexit-Diskussion. Ich glaube, es gibt wieder eine Extension, also es gibt wieder eine Verlängerung des Prozederes. Das ist im Grunde eigentlich ein Schauspiel, was denen Recht gibt, die für den Brexit waren, weil die Dysfunktionalität und die Kompromissfähigkeit der EU vorgeführt wird. Das Problem ist, dass das Ganze... Sie meinen, die Kompromissfähigkeit der EU wird vorgeführt? Also das würden Sie nein, kritisch also so, sehen, dass ich würde die nicht kritisch EU sehen, kompromissfähig sondern, ist nein, an also dieser so, Stelle? Nein, im Grunde ist es so, dass die Art und Weise, wie das nach Brüssel zurückgespielt wird, nur deutlich macht, dass May im Grunde nicht weiß, was sie jetzt eigentlich will. Sie ja, sagt, aber es liegt ja mehr an ihr als an Brüssel, würde naja, ich sagen. Naja, das stimmt schon. Aber Brüssel könnte ja auch relativ klar sagen, das geht so auch nicht mehr. So, also es gibt ja auch keinen... Ich weiß nicht, ob das im Interesse der Europäischen Union wäre. Ja, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, ob im Interesse der Europäischen Union ist, vorzuführen, dass man sich so komplett, wie soll ich sagen, in die... usurpieren lässt von, also der Brexit ist ja, wird immer als demokratische Entscheidung des Volkes irgendwie dargestellt. Das ist aber ja evidenterweise nicht der Fall. Es wurde von David Cameron als ein Move irgendwie initiiert, um seine Karriere zu fördern. Und es wurde irgendwie evidenterweise von massiven Unterstützungen und Lügen gut, aber das Volk hat entschieden und so ist die Entscheidung ausgefallen. Wenn Sie jetzt sagen, die EU darf nicht Geisel der britischen Entscheidungsunfähigkeit werden, wenn ich Sie so recht verstehe, dann sind Sie einer Meinung mit Emmanuel Macron in Paris, der ja was Ähnliches gesagt hat. Ja, bin ich das. Sind Sie? Ja. Ja, also Angela Merkel sieht das eben anders. Sie sagt, so können wir sozusagen nicht diskutieren, sondern wir müssen Wege finden. Wir müssen schauen, dass wir aus dem Dilemma gut rauskommen, sowohl die Briten wie auch die EU. Und wir haben heute früh in Studio 9 hier in Deutschlandfunk Kultur mit einem Konfliktforscher gesprochen, mit Friedrich Glasel. Der hat vermittelt zum Beispiel im Nordirland-Konflikt, auch in Sri Lanka. Und der hat uns nochmal beschrieben, was denn in so einer Konfliktsituation, in der man jetzt auch steckt, in Großbritannien passiert. Das Denken engt sich ein, wird fixiert, die Wirklichkeit geht verloren. Es wird alles polarisiert, man sieht nur die Extreme. Und meine Erfahrung, gerade weil ich auch in Friedensprozessen immer wieder tätig war, es ist so, dass durch das, was der Stress in Menschen produziert, eigentlich die Sicht auf immer noch mögliche Zwischenpositionen zwischen den polarisierten Extremen immer noch da sind. Also die sind noch da, diese Positionen, die werden aber nicht mehr gesehen, weil der Stress so groß ist, dass man den Blick so sehr verengt. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Die Frage ist natürlich, wie könnte man den Stress für einen Moment reduzieren oder auch für eine längere Zeit, um dann wieder klarer zu sehen. Insofern könnte eine Verlängerung insgesamt des Prozesses von Seiten auch der EU dann zugegeben, doch durchaus eine Lösung sein. Ja, das Zitat macht natürlich Sinn, auch wenn man es nicht direkt übertragen kann, das irgendwie persönlichen Stress auf gesellschaftlichen Stress. Aber ich glaube, mein Problem ist eher, dass die Frage überdeckt, wie reformbedürftig auch die EU ist. Also diese Frage stellt sich jetzt nicht, das weiß ich, in dieser Brexit-Diskussion. Andererseits ist Brexit genau die Frage gewesen eigentlich, die auch Brüssel beschäftigen könnte. Wenn es so ein massives Unbehagen gibt, was heißt es denn dann für die Funktionsweise dieser Institution, die man auch als tatsächlich illiberal ja beschreiben kann, weil es bestimmte demokratische Grundprozesse gibt, die dort nicht gegeben sind. Es gibt keine gewählte Regierung, es gibt keinen Haushalt, der irgendwie abgestimmt werden kann im Parlament. Also es gibt so bestimmte grundsätzliche demokratische Praktiken nicht. Und das ist eine Diskussion, die eben tatsächlich verengt wird auf harter Brexit oder nicht harter Brexit, was ja auch der harte Brexit ist ja nicht das, wovon wir geträumt haben. Na, überhaupt gar nicht. Also so, und da ist man jetzt dann so, ist man so schon froh über einen harten Brexit. Nee, eigentlich müsste es ein echtes Reboot geben und zu sagen, irgendwie, man muss versuchen, dieses Europa neu zu denken. Europa neu zu denken, nochmal zurück den Blick nach Großbritannien gewandt. Friedrich Glasel, der Konfliktforscher, hat gesagt, also eben zum Beispiel Nordirland habe ich mit vermitteln können und nach langer Verhandlung gab es dann eben das Karfreitagsabkommen. Also wir sind ja zu einem Abkommen gekommen, insofern kann das hier in Großbritannien dann auch der Fall sein und auch mit der EU. Vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, sowohl in Großbritannien wie auch zwischen Großbritannien und EU. Das kann gut sein. Vielleicht ist es auch einfach wirklich, will es auch niemand. Ich meine, Nordirland ist auch ein gutes Beispiel. An Nordirland scheitert ja auch Brexit im Grunde. Also an dem Frieden von Nordirland. Und das ist ja irgendwie schon auch interessant zu versuchen zu verstehen. Natürlich gibt es eine große Erfolgsgeschichte, die eine Friedensgeschichte des Europas. Und das Symbol ist dafür auch Nordirland, dass es einen gemeinsamen Friedensprozess gab. Der ganze Aberwitz des Brexit liegt in dieser Frage. Und ob der Leidensdruck, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob Theresa May leidensfähig ist. Also so wirkt sie mir nicht. Also die wirkt so roboterhaft, wie sie da vor ein paar Monaten diese Tanzbewegung gemacht hat. So wirkt sie auch von innen her. Also deswegen. Und die ganzen Clowns im diese Boris Johnson-hafte, das ist, I don't know.